Viele Unternehmer reiten tote Rosse. Ich hoffe, du nicht. In dieser Folge findest du es heraus und noch viel besser, du wirst in Zukunft nicht der Versuchung kommen, ein totes Ross zu reiten, sondern unternehmerisch aufzusteigen. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für all die, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Ein Indianersprichwort sagt, hör auf, ein totes Ross zu reiten. Meist sind es gerade Erfinder und Tüftler, welche so fest von ihrer Idee überzeugt sind, dass alle Kundengruppen ausgeblendet werden. Dabei kann die Idee genial sein, aber sie sind 2 Jahre zu früh dran. Oder die Idee ist gut, aber falsch verpackt, nämlich mit unwichtigen Nutzenversprechen. Oder man geht von einer falschen Annahme aus und spricht die falschen Ansprechgruppen an. Oft habe ich auch erlebt, dass die Idee gut ist, diese aber bei möglichen Kunden innerbetrieblich Angst schürt und Konkurrenzdenken auslöst. Beispielsweise bangt der Produktionsleiter um seinen Job. Ein totes Ross reiten heißt Energie und somit auch unnötig Geld zu verlieren. Nun wollen wir gemeinsame Wege beleuchten, wie man den Tod eines Rosses feststellt, aber auch wie man es am Leben erhält. Unser Fokus soll dabei auf das Unternehmen als Ganzes gelegt werden. Rückwirkend muss ich feststellen, dass auch ich zu lange auf dem toten Ross ritt. So habe ich als Partner einer Kommunikationsagentur viele Pitches, Ausschreibungen, mitgemacht und bei für mich moralischen Projekten fast nie den Auftrag gewonnen. Dabei ging es meist um medizinische oder pharmazeutische Produkte, die eigentlich schon tot waren, bevor sie geboren wurden. Denn mein Auftrag war es beispielsweise, ein neuartiges Medikament so positiv darzustellen, dass es Ärzte ihren Patienten verschrieben. Ich will damit nicht sagen, dass es keine Medikamente braucht. Es geht mir darum, ehrlich zu sein und zu hinterfragen, ob es wirklich nachhaltig ist, was wir tun, und das in einem ethisch-moralischen Kontext zu überprüfen. Bei mir war die Grenze überschritten, als es um ein Ritalin für Erwachsene ging. Das konnte doch keine Lösung sein, wenn man etwas verkauft, um all die Ritalinsüchtigen zu befriedigen, die bereits in der Kindheit süchtig gemacht wurden. Als Folgeprodukt sicher finanziell interessant, aber nicht fertig gedacht. Auch das kann ein totes Ross sein, wobei der moralische Rahmen von jedem Menschen selbst abgesteckt werden muss. Das klassische tote Ross hingegen findet sich oft in der Gastronomie. Als Wirt verkauft man alle möglichen Gerichte in der Hoffnung, dass für jeden etwas dabei ist. Da der Kunde immer mündiger wird, fragt er sich beim Betrachten der Speisekarte, vom Teigcurry über Pizza bis zu lokalen Spezialitäten, wo und wie nur all die Speisen gelagert sind, oder wer da wohl wie einkauft und welcher Teufelskerl da in der Küche steht und all das kochen kann. Wobei Kochen wohl noch zu hoch gegriffen ist, eine viel bessere Bezeichnung wäre raus aus den Beuteln und warm machen. Solche toten Restaurants bzw. Rosse haben ganz einfach keine Daseinsberechtigung. Doch wie merkt man, ob das Ross überhaupt noch lebt, auf dem man reitet? Meiner Meinung nach merkt man es eben nicht selbst, weil man die falschen Perspektiven hat. Auch da braucht es in den meisten Fällen Hilfe von außen. Auch da gilt, dass Vorbeugen besser ist als Heilen. Wenn also die Idee bzw. das Produkt oder die Dienstleistung nicht oder zu wenig erfolgreich läuft, hängt es häufig an der Positionierung und der Strategie. Denn bei einer scharfen Strategie und der damit verbundenen Positionierung muss es zwangsläufig rund und erfolgreich laufen. Und wenn man das mit der Strategie nicht hinbekommt, lanciert man die Idee nicht oder bricht frühzeitig ab. Einfache, aber wichtige Fragen dazu sind: Was kann ich bzw. mein Unternehmen besonders gut? Wo sind wir die Besten? Was ist unsere Leidenschaft? Und so weiter. Daraus identifizierst du einen möglichst hohen Nutzen und eine damit verbundene Ansprechgruppe, wo du ins Schwarze triffst. Diese sollte zu Beginn so klein sein wie möglich. Denn in einer kleinen Gruppe die Nummer 1 zu sein, ist einfacher als bei einer Zielgruppe, die Tausende von Kunden umfasst. Welches Problem in dieser Ansprechgruppe kannst du mit deinem einzigartigen Nutzen besonders gut lösen? Dann lohnt es sich, einen minimalen Piloten zu starten. So wird die Strategie überprüfbar. Vergesse also klassische Businesspläne mit SWOT-Analysen und anderen theoretischen Konstrukten. Entwerfe oder baue so schnell und günstig wie möglich einen Prototypen, der zwar fertig aussieht, bei weitem aber nicht fertig ist. Anhand von Erfahrungen an den Verkaufspunkten merkst du schnell, ob die Idee auf fruchtbaren Boden stößt oder eben nicht. Wichtige Merkmale sind: Kunden hören dir aufmerksam zu, sind begeistert und sprechen aus, wo ihnen der Schuh drückt. Sie fragen nach, ob und wie du ihnen helfen könntest. Kunden empfehlen dich motiviert und ohne äußeren Einflüsse weiter. Kundenanfragen häufen sich. Preisverhandlungen bleiben aus. Die Zeitspanne von Angebot bis Auftrag ist unterdurchschnittlich kurz. Du musst den Kunden nicht pushen, er meldet sich selbst und ist an einem schnellen Entscheid interessiert. Kaltakquise muss nicht sein oder sie beträgt maximal ein Drittel aller Verkaufsanstrengungen. Klappt das nicht von Anfang an? Keine Bange, das ist völlig normal. Alles andere wäre wie ein Sechser im Lotto. Doch mit jedem neuen Probieren, Überarbeiten des Piloten, steigen deine Chancen und du wirst von Mal zu Mal besser. Auch Thomas Edison wurde bei seinen vielen Versuchen, die Glühbirne zu erfinden, immer wieder ausgelacht und nicht ernst genommen. Dazu passt folgendes Zitat von Thomas Edison: «Ich bin nicht entmutigt, weil jeder als falsch verworfene Versuch ein weiterer Schritt vorwärts ist.» Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.